bin klein und schwach und kann nicht viel. Ich will das Gute tun, doch verfehl so oft das Ziel. Hab schon so viel versucht aus eigener Kraft, um nur am Ende festzustellen, dass ich das selbst nicht schaff. Es ist deine Gnade, die genügt. Es ist deine Gnade, die in meiner Schwachheit Stärke gibt und die mir zeigt, wie du mich liebst, dass du mich annimmst und mir vergibst. Das hab ich alles nicht verdient. Es ist deine Gnade, die genügt. Ja, Herr, du kennst mich gut, siehst meine Not, dass meine Schuld so groß ist. Ich versage noch so oft, doch du bist freundlich und hast viel Geduld. Und deine Liebe, die ist größer als meine größte Schuld. Es ist deine Gnade, die genügt. Es ist deine Gnade, die in meiner Schwachheit Stärke gibt und die mir zeigt, wie du mich liebst, dass du mich annimmst und mir vergibst. Das hab ich alles nicht verdient. Es ist deine Gnade, die genügt. Ich bin's nicht wert, dass du mich dein Kind nennst. Kann nicht verstehen, warum du mir deine Liebe schenkst. Ich hab den Tod verdient und das Gericht. Doch du bezahlst mit deinem Blut für mich, tilgst meine Schuld, verdammst mich nicht. Es ist deine Gnade, die genügt. Es ist deine Gnade, die in meiner Schwachheit Stärke gibt und die mir zeigt, wie du mich liebst, dass du mich annimmst und mir vergibst. Das hab ich alles nicht verdient. Es ist deine Gnade, die mir zeigt.